Erster, zu dir schaue ich auf. Du bist im Himmel. Zweiter, Diener schauen auf ihren Herrn. Mägde schauen auf ihre Herrin. So schauen wir auf Jahwe, unseren Gott. Wir bitten ihn, sei gut zu uns. Dritter, Jahwe, sei gut zu uns. Sei uns gnädig. Wir haben genug von Spott. Vierter, wir haben genug von ihrem Spott. Stolze Leute lachen über uns. Sie sehen uns nicht an.